Es gab auch Zuschauer, die mir dort geholfen haben und immer wieder mir diese Kanäle geschickt haben. Ich habe auch immer aktiv gesucht und diese Kanäle gemeldet. Tja, und irgendwann hat YouTube dann gesagt, oh, deine Videos gibt es so oft im Internet, die müssen geklaut sein, und hat daraufhin mich gesperrt. Nun bin ich in dem Sinne wieder freigeschaltet, allerdings kann ich aktuell die Musik aus meinem Netzwerk noch nicht verwenden, weswegen heute auch nur so ein leichtes Dröhnen im Hintergrund war. Ich hoffe, dass das sich in den nächsten Wochen klärt, aber ich kann es eben nicht versprechen. Deswegen weiß ich auch nicht, wie es jetzt aktuell weitergehen soll. Natürlich durch den Verlust und die wenigen Werbepartner, die man ohne Netzwerk bekommt, ist es natürlich auch ein enormer Einbruch, was das Finanzielle angeht, aber auch was das Kreative angeht, denn ich kann im Moment halt wirklich keine gute Musik verwenden. Und das würde mir bei den Märchen eben sehr fehlen, wenn ich einfach nur Vogelzwitschern als Hintergrund nehme. Nun werde ich schauen, dass in den nächsten Wochen, so lange wie es eben ist, keine sehr langen Märchen kommen, damit das nicht zu anstrengend wird, wenn man immer nur so ein ganz leichtes Dröhnen im Hintergrund hat. Und deswegen hoffe ich, dass ihr mir das nicht übel nehmt, wenn jetzt noch in den nächsten 2-3 Wochen vielleicht ganz kurze Märchen kommen. Die Märchen der Brüder Grimm kommen sowieso immer dienstags. Freitags kommt normalerweise ein längeres Märchen, meist ein Märchen, das so gut wie keiner kennt. Allerdings geht das im Moment nicht. Ich hoffe da auf euer Verständnis und generell, wenn ihr mich und meinen Kanal und meine Arbeit damit unterstützen wollt oder einfach etwas zurückgeben wollt, verlinke ich euch unten meinen Patreon-Account. Dort könnt ihr mich monatlich unterstützen, entweder mit einem vorgegebenen Betrag oder einem frei gewählten Betrag. Und dafür gebe ich natürlich auch was zurück. Wenn man zum Beispiel den 5-Dollar-Perk auswählt, dann bekommt man alle 2 Monate eine Märchenpostkarte mit einem Motiv von mir drauf, alle 2 Monate zugeschickt und natürlich einem lieben Gruß. Bei 20 Dollar ist natürlich auch der Horrorkanal dabei, das heißt, man bekommt jeden Monat eine Horrorkarte, 2 Aufkleber und jeden 2. Monat auch noch die Märchenkarte dazu. Das ist aber freiwillig und natürlich nur, wenn ihr das auch wirklich wollt. Mir würde das wirklich viel helfen und natürlich hilft mir auch euer Verständnis. Und nun wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Märchen.